Heute die Bundesratssitzung zu verfolgen, lohnt sich aus Verbrauchersicht mehr denn je, nicht nur wegen des Gammelfleischbeschlusses. So wird die Länderkammer heute an letzter Stelle über einen Antrag Hessens und Bayerns abstimmen, der Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner auffordert, sich auf EU-Ebene für eine Änderung der Patentrichtlinie einzusetzen. Und zwar so, dass Pflanzen und Tiere künftig von einer Patentierung ausgenommen werden. Stimmt die Länderkammer zu, wäre das ein wichtiges Signal für einen Kurswechsel. Doch vor der grünen Gentechnik müssen sich die Ländervertreter noch um die vierte Verordnung zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung kümmern. Was langweilig und bürokratisch klingt, hat mit unserem Alltag viel zu tun. Es geht nämlich um unser aller Hühnchenschnitzel. Tier- und Umweltschützer sagen, was da verabschiedet werden soll, endet in Tierquälerei. Claudia van Laak in Berlin, um welche Regeln geht's genau? Es geht darum, dass mit der heutigen Verabschiedung im Bundesrat Deutschland eine EU-Verordnung umsetzt aus dem Jahr 2007. Bislang gab es keine gesetzlichen Vorgaben für die Haltung von Masthühnern, lediglich eine freiwillige Vereinbarung der Geflügelwirtschaft. Und die wichtigste neue Regelung, die betrifft die sogenannte Besatzdichte. Das sind die Tiere, die auf einem Quadratmeter gehalten werden dürfen. Das sind nach der neuen Regelung insgesamt 39 Kilogramm, also das wird in Kilogramm gemessen. Das Gesetz geht damit über die bislang freiwillige Vereinbarung von maximal 35 Kilogramm pro Quadratmeter hinaus. Das bedeutet konkret, ein Masthähnchen, ein Hühnchen hat weniger Platz zur Verfügung, als ein DIN A4-Blatt groß ist. Und das ist eindeutig zu wenig, kritisieren Tier- und Umweltschützer. Reinhild Benning, Agrarexpertin beim Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND. Aus unserer Sicht muss deshalb eine Verordnung her, die ganz streng regelt, dass die Tiere Platz, Luft, Licht haben, dass sie Auslauf haben und vor allen Dingen, dass Rassen eingesetzt werden, die weniger auf Hochleistung gezüchtet sind. Der BUND vermisst in dem Gesetz eine Obergrenze für die Zahl der zu haltenden Tiere. Da die Nachfrage nach Geflügelfleisch steigt, werden derzeit besonders in Ostdeutschland und in Niedersachsen große Mastanlagen für mehr als 500.000 Tiere geplant und gebaut. Bei dieser Massentierhaltung wächst die Seuchengefahr, kritisieren Tier- und Umweltschützer. Den Verbrauchern und Verbraucherinnen empfehlen wir derzeit, Masthühnchen und Mastgeflügel aus konventioneller Haltung nicht zu kaufen, denn man kann sich sicher sein, für die Billighähnchen vom Grill und auch für die Billighähnchen aus der Truhe hat ein Tier gelitten. Hier dahinter stehen ganz klar die Regelungen, die gesetzlichen Regelungen, Tierqual ist erlaubt. Die Geflügellobby habe sich bei der Haltungsverordnung durchgesetzt, klagt Reinhild Benning vom BUND. Der Bauernverband, der sieht das naturgemäß ganz anders. Er begrüßt einerseits die Rechtssicherheit für die Betriebe, kritisiert aber auch die neuen Regelungen. Denn der Bauernverband, er hätte sich eine direkte Übernahme der EU-Verordnung gewünscht. Diese erlaubt eine maximale Besatzdichte von 42 Kilogramm pro Quadratmeter, also noch mehr Tiere auf der gleichen Fläche. Brigitte Wenzel beim Bauernverband für das Thema Geflügelzucht und Tierschutz zuständig. Es entspricht insofern nicht den wirtschaftlichen Anforderungen, weil wir in der EU leben und einen gleichen Wettbewerb haben wollen. Und den haben wir diesmal wieder nicht bekommen. Die 1:1-Umsetzung haben wir gefordert, die bekommen wir leider nicht. Das ist natürlich nicht so schön, weil letztendlich die Hähnchenmäster in den benachbarten Mitgliedstaaten andere Bedingungen haben. Der Bauernverband wehrt sich gegen weitergehende gesetzliche Regelungen in puncto Tierschutz. Pro Masthähnchen würden die Betriebe nur wenige Cent Gewinn machen. Strengere Auflagen machen die Hähnchenmast unwirtschaftlich, sagt der Bauernverband. Das würde bedeuten, dass sich dieses Centgeschäft nicht mehr rentieren würde, dass die Hähnchenställe, obwohl sie neu gebaut sind, am besten direkt wieder zugemacht werden und dass man die Produktion von Hähnchen im Ausland überlässt und das unter anderen Bedingungen, weil die meistens den Spielraum der EU vollkommen ausnutzen. Der Deutsche Tierschutzbund hat heute die Ministerpräsidenten der Länder gebeten, dem Gesetz in der vorliegenden Form nicht zuzustimmen. Aber aller Voraussicht nach wird diese Bitte ungehört verhallen. Und mit diesen Informationen zurück nach Köln.